Als ich ein Kind war, gab es Barbie-Puppen mit Prinzessinnenkleidern und Barbie-Puppen mit Reitstiefeln. Es gab Barbie-Puppen mit Baby-Barbies und Meerjungfrauen-Barbies. Heute, etwa 20 Jahre nach meiner Barbie-Sozialisation, hat sich die Erkenntnis einigermaßen durchgesetzt, dass wir von dem geformt werden, was wir sehen und hören. Dass eine Prinzessinnen-Barbie, also ein Mädchen, nicht unbedingt dazu bringen wird, Ingenieurin zu werden, wohl aber dazu zu denken, eine gute Frau habe sehr schlank und bewegungsunfähig und überkandidelt gekleidet zu sein. Es ist unglaublich, wie sehr die Leute hier aussehen wie ihr eigenes Klischee, schrieb ich vor ein paar Monaten einer Freundin, die wie ich im Ruhrgebiet aufgewachsen war, als ich für ein Wochenende unsere gemeinsame alte Heimat besuchte. Sie antwortete, dass sie es auch jedes Mal total krass finde, zu sehen, wie die Leute dort rumlaufen, als wären sie einer RTL-2-Sendung entsprungen. Da gibt es wirklich Männer, die Fukuhila tragen und Frauen, die sich die rot-schwarzen Haare als Igel vom Kopf weggehen, ein sich selbst verstärkender Kreislauf aus Realität und Medienrealität.